23 Uhr und 2,5 Minuten. Hier ist der große private Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Es gibt keine Meldungen. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Listen up, y'all. This room's a mama. Let's begin now. Hi, zwischenzeitlich 23 Uhr und 7 Minuten. Der Nachtschwärmer von Dienst ist hier. Charlie 2000. D-I-S-C-O on my radio. This is your favorite DJ. Playing your favorite diss and your favorite music. M-U-S-I-C. Und da gibt es wieder einiges hier in der letzten Stunde. Unter anderem haben wir ein Gewinnspiel. Let's go. I said, girl, you send chills up and down my spine, and how you make me feel, I can't define. You're the epitome of a woman to me, so let's dine and drink wine exquisitely. And girl, if it's love that you're thinking of, I promise I won't push for you the very light shove, cause yeah, you're the first to ever make me squirm. And for you, there is no poetic term. So she turned her head like she was shy. I asked her why, she said, without you, I would surely die. I said, baby, baby, it's okay. I don't mean to sound conceited, but what else can I say? She said, darling, your words, they soothe. They put me in a groove, they make me wanna move. And with that she persisted, let down her hair. Oh yeah, the girl caught me unaware. Forgot my lows, my highs, and made a nature ride. She said, what's your name? Please correspond. I said, I was the unexplained phenomenon. She said, oh, your name, is it James Bond? I said, no, my name's Ben, but you can call me Sean. She said, yeah, would you like to go and smoke a blunt? I said, no, baby, doll, I ain't down with that stuff. She said, oh, I'm just kidding, I don't do that stuff. And I really felt silly, cause she called my bluff. I said, enough. Girl, I wanna do ya, and more than that, I wanna get next to ya. Hop in my car into the crib, we'll jet. She said, nope, too soon, can't do that yet. I'm sorry, sweetheart, but you're moving too fast. I want a relationship that's built to last. Don't need no bridge over H2O, so let's take our time and do it nice and slow. Ladies first. Take My Breath Away. Tja, aus dem Film Top Gun, ganz frisch aufgenommen. Das Gewinnspiel kommt jetzt gleich nachher. Hallo Nachtschwärmer. Jetzt muss ich aber erst einen besonderen Wunsch hier erfüllen. Und zwar, hier kommt er. Für den Alpclub aus Neumühl. Kiel Neumühl. Und die wollten das hier. Herzilein. Oder ist das das Richtige? Ich hab ne Mami, die ist echt klasse. Ha, vielleicht habe ich doch das Falsche jetzt. Mach's in. Alles ist klasse, mit alten Freunden, die geht allein nach Hause. Also das ist das Original. Die sagt immer, ihre Tochter. Aber die wollen doch was anderes. Ihr bester Freund. Wenn ich was anstelle, muss ich ihr beichten. Oh, ist mein Herzilein. Schon seit Stunden nun liest bestimmt noch, wie weißt du wartest. Jetzt hab ich's. Rudolf Rock an die Schocker. Ein letztes Glaserl mit alten Freunden. Ich geh allein nach Haus. In den Straßen und in den Gassen gehen langsam die Lichter aus. Ich seh auf einmal den Mond gleich zweimal. Das hat der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest schon seit Stunden. Du liegst bestimmt noch wach. Und er sagt jetzt lieb Herzilein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war nur der Wein. Spazilein, ich werd dir nochmal verzeihen. Hauptsache ist, du kommst heim. So kann nur dein Engel sein. Sogar in der kleinen Gosse in unsere Straße. Ich will immer wieder zu dir zurückkommen und zu dir sagen, Herzilein, du bist nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war nur der Wein. Spazilein, ich werde dir noch einmal verzeihen. Hauptsache ist, du kommst heim. So kann nur ein Engel sein. Herzlein, du musst nicht traurig sein. Das geht mal ganz tierisch ab. Ah, super, super, super. Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. Ah, das ist auch super jetzt hier. Baby. Wow! Nämlich Charlie 2000 unterwegs am kommenden Samstag zum ersten Mal in der Kinzig-Talhalle in Gengenbach. Ja, Gengenbach im Kinzigtal. Das ist mal super. Und da wird eine Anlage aufgebaut, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Mit allem drum und dran. 16.000 Watt Sound. 200.000 Watt Licht. It's on the right, I'll get there tonight. Come and see us and play the great sensations. On the road, on the road again. Hey, we're Charlie 2000. On the road, on the road again. Oh, on the road again. Vielleicht gleich noch ein Hinweis eine Woche später. Am Freitag, den 26. ist Charlie in Neusatz bei Bühl im Festzelt. Im ersten dieses Jahr. Samstag, 27. in Kehl-Auenheim in der Sporthalle. Und dann, ganz, ganz wichtig, der 30. April. Da ist Tanz in den Mai. Mit Radio Ladies First und Charlie 2000 in Appenweier in der Schwarzwaldhalle. Und da haben wir ein riesiges Beiprogramm. Zum Beispiel Fancy als Stargast. Bull Riding. Elektrischer Rodeo-Reiter. Und so weiter. Jede Menge Überraschungen. On the road again. With Charlie 2000. On the road. On the road again. Disco Radio Action. 23:22 Uhr. Jetzt geht's gleich los mit dem Gewinnspiel. Wir machen wieder einen Viererblock. Da liegen 10 Mark im Pott. 4 Platten werden vorgestellt, da möchte ich jeweils die Interpreten wissen. Hier ist die erste Frage. Wie heißt diese Gruppe? Ja, die Gerlin, die aus Sabrina hat gerade angerufen, wollte schon die Lösung bekannt geben. Nein, das ist ein Viererblock. Insgesamt 4 Fragen. Ja, das war die Nummer 1. Jetzt kommt Frage Nummer 2. Wie heißt diese Interpretin? Hey. Und eine Unterzusatzfrage: Aus welchem Land kommst du denn? Also der echte Nachtschwärmer, der weiß das ja schon im Schlaf, wer das wohl ist, wie? Ja. Das ist die Frage Nummer 2. Und die 3 liegt schon auf. Ja, hier ist Nachtschwärmer Spezial mit... 2000. Get out on this dance floor. Get out on this dance floor. Schon am ersten Ton weiß man, wer es ist. Wie heißt der Interpret? Wie gesagt, wir haben im Viererblock, das ist die Frage Nummer 3. Jetzt kommt gleich die vierte Frage und dann möchte ich die Antworten wissen. Ja, letzte Frage möchte ich wissen, wie heißt die Gruppe? Die Gruppe hat super starke Songs. Und der Mix geht 10 Minuten. Kann ich gar nicht bringen so lang. Meine Leitungen sind schon wieder voll hier. Radio Ladies First. Du bist dran. Ah, callt mich an, ruft mich an. 07221 für Bahnmann. 700 und dreimal die 7. Wer zuerst alle Fragen richtig weiß, bekommt 10 Mark zugeschickt. Oh, this is a happy radio. So, bevor ich mich in die Leitung reinlege hier, wird erstmal ein Kätzchen gegrüßt aus Britten. Die Birgit bekommt die nächste Platte. When do I cry? This breaking heart just hurts me more when we're apart. And there are with our secret love. So, die rufen zuhauf an, zuhauf. Jetzt habe ich die Nathalie aus Karlsruhe. Nathalie? Ja, hallo. Ja, du bist 19 und ich bin ganz Ohr. Also das erste war Milli Vanilli. Milli Vanilli, richtig. Dann war Sabrina. Sabrina, wo, aus welchem Land kommt sie denn? Italien. Genau. Dann war Prince. Prince, genau. Und dann noch die SOS-Band. Du hast alle richtig. 10 Mark für dich, bleib dran, Nathalie. Super. Das ist übrigens der Aufsteiger der letzten 2 Wochen, die Bee Gees. Für alle Lady Cats. Hier beim großen Privaten. Ein Blick auf die Uhr, auf deren Gewinnspiel reicht's auf jeden Fall noch. Wenn 10 Mark liegen noch im Pott. Also, nächster Viererblock. Much more music now. So, Nachtschwärmer, aufgepasst. Viererblock. Das ist die Frage Nummer 1. Name dieser Gruppe. Thank you. the cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me. They say Martin made the Look of Love. Oh, der Name der Gruppe. Über ein super starker Oldie. Das war die Frage Nummer 1. Jetzt kommt die Frage Nummer 2. Venus. So, da möchte ich Folgendes wissen. Das ist eine neue Version von einem Oldtimer, der mal ganz dick wenn war. Das ist neu aufgenommen worden. Ich möchte wissen, wer hat das Original gespielt? Okay. Normal müsste das jeder Nachtschwärmer wissen. Habe ich auch gar keine Bedenken. Neu aufgemixt, aber schon wieder eigentlich schon wieder alt. Ja, das war Nummer 2. Jetzt kommt die Frage Nummer 3. Ja, die Frage 3 ist auch gleichzeitig die Frage 4. Das ist ein Mix, das sind zwei bekannte amerikanische Stars drauf. Da möchte ich die zwei Namen wissen. Okay, das ist dann die Frage 3 und 4. Shout! Super stärker links weh. Aber die Frank wird doch wohl einen Taubstummer Nachtschwärmer rauskriegen, ganz klar. Jede Menge Top-Hits drin und super starker Mix, wie gesagt. So, jeden Dienstag übrigens von 23 bis 24 Uhr und Mittwochs Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Und bei dem geht es los mit der Lösung. Anrufen. 07 221 700 und dreimal die 7. 10 Mal gibt's zu gewinnen. Chicago Mood. Remember the good old 1980s when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. What we're gonna do right here is go back. Give me a beat. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? Celebrate 7 weeks, my good GS, when we took the holiday with all our friends. So, super, ich habe schon die ersten Kandidaten dran. Und wen habe ich jetzt? Den Sven aus Stuttgart? Ja, hallo. 17 Jahre bist du, Sven? Ja. Musst du noch nicht im Bett sein? Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Also, ich bin ganz Ohr. Also, das erste war ABC. ABC, ja. Das zweite Bananarama. Nein! Nicht? Nein, tut mir leid, du fliegst schon raus. Tschüss. Der nächste Kandidat ist der Gerd aus Reutlingen, 38 Jahre. Ja, hallo. Gerd, hallo, hast du es gehört? Ja, jetzt gehört. Also das erste war ABC, das wissen wir. Jetzt wissen wir, ja. Ein zweiter? Shocking Blue. Shocking Blue, alles klar. Sven, hast du es gehört? Gut, weiter. Dritte war Michael Jackson. Michael Jackson? Und Madonna. Und Madonna, richtig, 10 Mark für dich. Yo, scream at us, we need a holiday. If we took a holiday, took some time to celebrate, just one day out of life, it would be so nice. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. I felt sure we had enough. 23:55 Uhr, ich weiß, ich gehe in den Mix rein, das darf ich nochmal nicht, aber die Zeit wird eng für mich. Nachtschwärmer, wir machen eine kurze Werbung. Das ist mal wichtig. Charlie 2000 ist unterwegs. Jeden Samstag on the road. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Am kommenden Samstag ist Charlie in Gengenbach im Kinzigtal. In der Kinzigtal-Halle. Und die ist super groß. Und da geht echt was ab. Und wer zum Beispiel zum ersten Mal kommt, der wird es nicht glauben, was da alles da aufgebaut wird. Doch echt, das ist die Hölle. Eine Woche später, am Freitag in einer Woche, am 26. ist Charlie in Neusatz bei Bühl im Festzelt. Sein Zuhause ist die Diskothek. Und am 27. April in Auenheim, in Kehl-Auenheim in der Sporthalle. Der traurig und allein, denn ein jeder will bei ihm sein, wenn er an seinem Mischpult steht, der Disco-Charlie. Oldtimer-Spezialisten zuhören, das ist ganz neu aufgemixt. Aus Las Vegas kam ein Mann, Billy Mo. Guckte $1000 an. Er sagt, du wirst großer Star. Doppelt sich dort drüben, dann war alles gar nicht wahr. Ja, dann mache ich Sonntagabend Blasmusik. Und 2, 3. Ja, wenn man so eine Musik hört, ist alles wieder. Dann ist alles wieder gut beim großen Privaten. 3, 2, 1, 5. Keine Nachtschwärmer vom Dünsch sagt tschüss, bis morgen Abend ab 23 Uhr. 24 Uhr, Mitternacht, Radio RPA und Radio Victoria zur Verkehrslage. Keine Störungsmeldungen, all unterwegs eine gute Fahrt. Nachrichten. Die Bundesregierung will die Kurdenhilfe von 88 auf 250 Millionen Mark verdreifachen, um die Leiden der Flüchtlinge in den Grenzgebieten der Türkei und des Iran zu lindern. Das Kabinett soll heute die Aufstockung der Mittel beschließen. Mit dem Geld werden Luftbrücken in die Türkei und den Iran, Hubschraubereinsätze und die Beschaffung von Hilfsgütern finanziert. Flugzeuge aus den USA, Frankreich und Großbritannien haben nach US-Angaben bereits gut 1.300 Tonnen Hilfsgüter über dem türkisch-irakischen Grenzgebiet abgeworfen. Aus dieser Region sind nach irakischen Angaben inzwischen fast 88.000 Kurden wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Die internationale Hilfsaktion kommen für